Aufnahme läuft. Ich laufe wieder durch meine Wohnung und spreche über den VfB Stuttgart. Mein Name ist Ricky, falls ihr mich nicht kennt. Das hier ist 4 Ecken 2 Elfer. VfB, so heißt das Ding in Zukunft. Es wird einen eigenen Feed geben für alle VfB-Fans. Einfach mal bei iTunes vorbeigucken und 4 Ecken 2 Elfer VfB abonnieren. Vielleicht sogar eine Bewertung da lassen. Das wäre natürlich hervorragend. 5 Sterne. Und wie gesagt, ganz kurzen Text, warum das hier so wahnsinnig cool ist. Wenn es euch nicht gefällt, dann lasst es einfach. Da plädiere ich sowieso dafür, im Zweifel immer gar nichts sagen. Ja, entweder loben oder die Fresse halten. Das finde ich, das sollten sich alle mal ganz gehörig auf die Fahnen schreiben. So, Fahnen, da sind wir bei einem guten Stichwort. Denn die weht hier übrigens auf meinem Balkon, die Fahne des VfB Stuttgart. Ich habe da so eine kleine Fahne, die weht, wie gesagt, im Wind. Und man weiß ja aktuell hier in Stuttgart nicht so richtig, kommt der Wind von hinten, sprich, bekommt der Verein Rückenwind oder weht dem Verein eine steife Brise entgegen. Es hängt natürlich damit so ein bisschen zusammen, dass die Position des Sportdirektors weiterhin verkannt ist. Es scheint einfach niemand da zu sein, der diesen Posten beim VfB ausführen kann. Jetzt war es so, letzte Woche kam plötzlich der Name Thomas Hitzlsperger so ein bisschen ins Gespräch. Und ich hätte es eigentlich begrüßt, wenn der Thomas Hitzlsperger gesagt hätte, mache ich, Sportdirektor, wollte ich schon immer mal werden. Und ich habe ja auch eine gewisse VfB-Vergangenheit. Das wäre eigentlich eine Position, die ich ausführen kann. Der Dümmste bin ich auch nicht. Und ja, hätte ich, wie gesagt, gut gefunden, weil ich ihn wirklich für einen interessanten Mann. Und jetzt muss man natürlich aufpassen bei Thomas Hitzlsperger, dass man da nicht irgendwelche Wünsche plötzlich wachrüttelt sozusagen. Ja, also ich halte ihn für einen interessanten Mann, der auf mich den Eindruck macht, nicht ganz blöde zu sein. Und ich glaube, das könnte ein guter Sportdirektor werden. Ja? Aber leider Gottes hat er am Sonntag gesagt, macht er nicht. Er hat andere Sachen, die ihm wichtiger sind, die er lieber machen würde. Und die Suche geht also weiter. Nico Hoogmaar hat man auch gelesen, kennt man vielleicht noch vom HSV. Der ist, glaube ich, in Holland aktiv und hat da mit sehr wenig Mitteln mit einem Verein richtig Großes gerissen. Ja, also ich glaube, die sind in die Euroleague gekommen. Ich weiß nicht genau, welcher Verein das war da in Holland, bei dem Nico Hoogmaar als Sportdirektor das Zepter schwingt. Aber so richtig konkret wird es einfach nicht. Also es bleibt einfach ein Riesenproblem, wer den Verein in Zukunft lenken soll. Ja, man hat zwar Jos Luukay, der mit Sicherheit auch den einen oder anderen Wunsch äußern wird, welchen Spieler er gerne in Zukunft beim VfB sehen würde und so, aber es wäre mir dann doch schon wohler, wenn ein qualitativ mindestens mittelwertiger Sportdirektor endlich mal das Heft des Handelns in die Hand nehmen würde. Und daran krankt es ja aktuell. Man findet einfach keinen. Es liegt mit Sicherheit auch daran, dass der Verein selber sehr hohe Ansprüche an diesen Posten stellt. Vielleicht zu Recht. Ja, also es ist mit Sicherheit nicht von der Hand zu weisen, dass man jetzt sich hier nicht nochmal einen Griff ins Fettnäpfchen oder einen Tritt ins Fettnäpfchen leisten kann. Jetzt muss es sitzen, es muss ein guter Mann her und es ist natürlich schwer, einen guten Mann für die zweite Liga zu verpflichten, das verstehe ich alles, aber der Schuh drückt so ein bisschen. Am 5. August geht's schon los und so viel Zeit ist das nicht mehr. Man muss definitiv sich neue Spieler holen, man muss sich, glaube ich, insgesamt auch mal so ein bisschen neu aufstellen, vielleicht zusammen mit dem Trainer eine genaue Richtung festlegen und deshalb, also ich werde so ein bisschen nervös, was diese Position aktuell angeht. Also es wäre mir dann doch schon ein bisschen wohler, wenn in den nächsten Tagen endlich mal Vollzug gemeldet wird. Jetzt hieß es letzte Woche, dass in den nächsten 2 Wochen nichts passieren würde. Ja, müssen wir mal abwarten. Also so richtig toll klingt das für mich nicht. Hitzlsperger, wie gesagt, hat abgesagt am Sonntag. Wäre für mich eine vernünftige Lösung gewesen, aber ja, scheint nicht dazu zu kommen. Horst Held, keine Ahnung, der Name ist eigentlich verschwunden so im Gerüchtewald. Also davon hört man nichts mehr. Auch diese Doppellösung, von der ich beim letzten Mal geredet habe, ist so ein bisschen vom Tisch verschwunden. Denn ich denke mal, wenn man da wirklich jetzt dran interessiert gewesen wäre, hätte man, wie hießen die denn nochmal, die zwei? Also den von Augsburg und den anderen von Salzburg. Dann hätte man die, glaube ich, jetzt dann auch schon mal irgendwann verpflichtet. Aber es scheint so, als ob sich da auch so ein bisschen die Meinung geändert hat, ja, von unseren drei momentanen, wie soll man die eigentlich nennen? Also es ist der Vorstand oder es ist der Aufsichtsrat, die drei? Es ist der Vorstand, oder? Der Aufsichtsrat. So weit bin ich eigentlich noch nie vorgedrungen ins Gremium des VfB Stuttgart, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber es sind definitiv keine Fußballfachexperten und das kotzt mich so ein bisschen an, weil ich glaube, Fußball-Sachverstand fehlt dem VfB seit einigen Wochen an allen Ecken und Enden. Und der Herr Luukay wird natürlich schwer damit zu tun haben, sich das richtige Trainingsprogramm auszudenken und mit so einer Art Rumpf jetzt anfangen zu arbeiten und so eine Mannschaft zu planen. Also wie gesagt, er wird mit Sicherheit Vorstellungen äußern, aber er kann wahrscheinlich nicht das ganze Schiff aktuell lenken. Er ist, denke ich mal, stark damit ausgelastet, aktuell, wie gesagt, erstmal so die ganzen Spieler kennenzulernen. Da wird er sich das ein oder andere Video angucken, kann ich mir vorstellen. Und dann, wie gesagt, wird er schauen, wo kann ich mir Verstärkungen vorstellen, wer steht da überhaupt zur Debatte, wie viel Geld ist vorhanden, was kann ich machen mit dem Geld, wen kriege ich überhaupt für das Geld? Nicht jeder Spieler, den der VfB bezahlen kann, möchte in der zweiten Liga spielen. Das ist auch nochmal eine Position, über die man natürlich nachdenken muss. Und es ist jetzt auch nicht so, dass der VfB nicht weiß, wohin mit der ganzen Kohle. Also ein bisschen müssen die auch rechnen, denn bislang ist ja noch keiner so richtig gegangen, muss man ganz ehrlich sagen. Man hört zwar immer, ja, der Kostic geht auf jeden Fall. Jetzt wurde bekannt, dass er wohl 4,2 Millionen Euro Jahresgehalt möchte. Das schreckt den einen oder anderen Interessenten ab. HSV hat zum Beispiel gesagt, nö, also für die Kohle kannst du mal woanders hingehen. Ich glaube jetzt auch nicht, dass der HSV die erste Adresse war, an die sich Herr Kostic gewandt hat, aber nichtsdestotrotz, die haben mit der weißen Fahne gewedelt und haben gesagt, nee, das ist nichts für uns. Heißester Kandidat bleibt Leicester. Jetzt hat man gehört, dass RB Leipzig wohl auch Interesse hegen würde an Philipp Kostic. Also steigt noch ein weiterer potenter Verein mit ins Rennen um Kostic ein. Aber wie gesagt, alles wird sich dann letzten Endes, denke ich mal, um die Gehaltsvorstellung vom Herrn Kostic drehen. Und der Verein, der bereit ist, die Kohle locker zu machen und Philipp Kostic fürstlich zu entlohnen, der wird dann das Rennen machen. Und ich hoffe, dass diese Personalie jetzt schnell, ja, letzten Endes, ja, dass das schnell abgehandelt wird. Ja, dass man sich endlich irgendwie mit einem Verein einigen kann und dass der Kostic sich dann auch mit einem Verein einigt, dass mal ein bisschen Geld in die Kassen kommt und man da auch mal ein bisschen Geld ausgeben kann. Denn auch hier, glaube ich, ist es wichtig, schnell zu handeln, schnell die neue Mannschaft zusammen zu haben, ja, um nicht nachher Gefahr zu laufen, dass vielleicht andere Clubs Spieler wegholen, die man eigentlich fest eingeplant hat für das große Unterfangen Aufstieg 2017. Das ist auf jeden Fall ein Problem. Ein weiteres Problem ist offensichtlich der Wechsel von Timo Werner, der ja relativ sicher zu sein schien. Es hieß immer, der Spieler hat sich mit Leipzig bereits geeinigt und es würde nur noch der VfB wegen der Ablösesumme irgendwie so ein bisschen Mucken machen, aber das sei eine Frage der Zeit, bis man sich da auch auf eine Summe einigen würde. Jetzt wurde bekannt, dass Leipzig wohl gar nicht so viel Interesse hat an den guten Herrn Timo Werner. Aus dem Umfeld von Leipzig hört man, dass der in diesem Jahr nicht auf dem Wunschzettel von Rangnick und Hasenhüttl stünde. Und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt hat man natürlich noch Dortmund im Hinterkopf. Da hieß es ja auch, dass die Dortmunder den gerne hätten. Frage ich mich natürlich, was wollen die mit Timo Werner? Der hat jetzt noch seine Klasse nicht unbedingt unter Beweis gestellt. Und Dortmund muss sich definitiv verstärken, braucht neue Leute. Und ich weiß nicht, ob man da mit Timo Werner jetzt so möglicherweise, ja, guten Spieler verpflichten möchte. Also einfach ein Spieler, der sein Können noch nicht 100% unter Beweis gestellt hat. Das kann natürlich schnell nach hinten losgehen. Und die Dortmunder kriegen natürlich ein paar Euro 50, gerade wenn dann vielleicht noch so ein Aubameyang geht oder so. Aber ich glaube dennoch nicht, dass sie so viel Geld übrig haben, um Experimente machen zu wollen. Und dann bin ich mal gespannt, wo Timo Werner letzten Endes landet. England ist natürlich dann auch immer wieder ein mögliches Thema für so Spieler. Da ist genug Geld da und die sind dann auch vielleicht bereit, so ein Risiko einzugehen. Aber Stand jetzt ist Timo Werner also sich nicht einig mit Leipzig. Und das liegt daran, dass Leipzig keinen Bock hat auf Timo Werner. Kann ich irgendwie verstehen. Wie gesagt, ich habe ja schon mal gesagt, die bislang gezeigten Leistungen von Timo Werner rechtfertigen aus meiner Sicht nicht die hohe Ablöse, die der VfB gern hätte. Und ich denke auch mal, dass Timo Werner auch ein stattliches Gehalt sich verspricht von einem Wechsel zu einem anderen Club. Und ja, da könnte es auch sein, dass Leipzig sagt, Moment mal, wir sind immerhin oder dennoch in Aufsteiger und können dir nicht das Geld zum Fenster rausschmeißen, auch wenn wir vielleicht ein bisschen mehr haben als andere Clubs, die neu aufsteigen in die erste Liga. Also aus meiner Sicht macht das nur Sinn. Dann muss ich mal nachgucken. Ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich die letzten Tage interessant fand. Ich bleibe einfach mal beim Personal und gehe darauf ein, was Florian Klein und Martin Harnik bei einer Pressekonferenz der österreichischen Nationalmannschaft so von sich gaben. Fangen wir mit Harnik an. Bei dem ist es ja sehr sicher, dass er den Verein verlässt. Sein Vertrag läuft aus, der VfB wird ihn nicht verlängern, er möchte auch nicht beim VfB bleiben. Und er ist so ein bisschen angepisst, dass die Fans ihn mehr oder weniger jetzt so als Buhmann auserkoren haben. Er meinte so, in den Jahren zuvor habe ich mich immer den Fans gestellt, habe auch bei Interviews immer den Kopf hingehalten und plötzlich bin ich hier der Buhmann, das findet er irgendwie nicht so knorke. Ich muss dazu natürlich sagen, er muss natürlich jetzt hier sein Handeln auch mal hinterfragen. Ja, beim womöglich mit wichtigsten Saisonspiel gegen Mainz, am vorletzten Spieltag, letztes Heimspiel unseres VfBs, ist er halt nicht im Stadion, sondern ist im Porsche Center und holt seinen neuen albern farbenden Porsche ab, ja, und vertwittert das oder Instagrammt das oder weiß der Kuckuck, was er damit gemacht hat. Er haut's auf jeden Fall via Social Medias raus. Und das ist halt einfach in dem Moment wahnsinnig dämlich und ungeschickt. Ja, also das ist ja der Punkt. Es geht ja hier nicht darum, dass man jetzt sagt, er würde oder hätte nicht alles gegeben für den Verein. Aber hier sind ein paar Sachen zusammengekommen, die er dann als erwachsener Mensch auch mal richtig reflektieren muss. Also zum einen waren seine Leistungen nicht so besonders. Das kann sein, dass es an Verletzungen lag. Und zum zweiten begeht er da so ein Fauxpas, dass er am, wie gesagt, mit wichtigsten Spiel der Saison nicht im Stadion auftaucht, aber ein Bild davon postet, wie er sich ein 300.000 Euro Auto mal kurz so rauslässt. Das sind einfach Fehler, die so nicht, aus meiner Sicht nicht gemacht werden dürften von einem Profifußballer, da muss er einfach mal das Hirn einschalten. Und ich finde auch, jetzt sich da hinzusetzen und dann noch so einen Spruch rauszulassen, finde ich auch so unnötig. Da denke ich mir immer so, ja, dann halt doch einfach das Maul. Warum fängst du jetzt an, so beleidigte Leberwurst zu spielen? Ja, die Fans hacken auf mir rum, ich hätte nicht alles gegeben und halt einfach das Maul und äußere dich dazu nicht. Das Ding ist doch eigentlich gegessen für ihn. Ja, das finde ich unnötig. Ja, ich möchte jetzt überhaupt nicht in dieselbe Kerbe schlagen, ja, dass Martin Harnik daran schuld ist, dass der VfB abgestiegen ist und so. Nee, aber er ist für mich ein Sinnbild für das, was in den letzten Wochen falsch lief. Ja, also es sind einfach dumme Fehler, die gemacht werden und das dann hochskaliert, ergibt halt so eine desolate Leistung, wie die wir in den letzten Wochen beobachten mussten. Also von daher finde ich das ein bisschen bekloppt, wie sich Martin Harnik da auf dieser Pressekonferenz geäußert hat. Florian Klein hat auch gesagt, Mensch, er hat eigentlich immer alles gegeben für den Verein und findet es jetzt ein bisschen blöd, dass er als Buhmann mit abgestempelt wird. Auch hier muss man definitiv sagen, ja, es war für Florian Klein mit Sicherheit eine schwere Rückrunde, weil er seinen Stammplatz an Großkreuz verloren hat. Aber Großkreuz war auch eine Zeit lang verletzt und da ist es Klein nicht gelungen, diese Position wieder für sich zu gewinnen. Ja, also es war jetzt nicht so, dass Klein keine Chancen bekam. Er hat seine Chancen bekommen und hat halt einfach nicht so gut gespielt und hat auch in der Hinrunde aus meiner Sicht nicht so gut gespielt wie noch im Jahr zuvor. Und das muss er sich natürlich dann auch wiederum ankreiden. Und auch hier denke ich mir so, darauf rumzuhacken, dass man früher immer irgendwie alles gegeben hat und jetzt man alleine ja nicht schuld sei, das bringt ja gar keinen weiter. Also ich denke mir dann immer, warum halten die nicht einfach das Maul? Ja, warum versuchen sie sich da immer noch irgendwie rauszuwinden? Sie haben doch sowieso die einfachste Position von allen. Sie gehen halt irgendwie dann zu einem neuen Verein und haben mit dem Wiederaufbau jetzt nichts zu tun. Ja, Kleiner hat gesagt, er möchte sich bei der EM für neue Clubs empfehlen. Da ist er ja Stammspieler auf der rechten Seite. Und ja, also er hat letzten Endes auch gesagt, ich werde den VfB definitiv verlassen. Auch wenn Klein einen Vertrag für die zweite Liga hat, glaube ich, dass der VfB da gar kein Problem damit haben wird, wenn Florian Klein geht, weil eben die Leistung nicht so gut waren zuletzt. Und er, denke ich mal, auch nicht so billig sein wird, ja, für den VfB. Deswegen macht es Sinn, wenn er sich einen neuen Verein sucht. Und wenn er sowieso keinen Bock hat, ja, dann macht es ja am wenigsten Sinn, ihn zu halten. Und darauf wollte ich ja gerade nochmal zu sprechen kommen. Er kann halt einfach gehen, ja. Deswegen, finde ich, kann er die Fresse halten in so einem Moment. Jeder Spieler hat definitiv nicht sein volles Potenzial ausgeschöpft in den letzten Wochen. Und dann mit so Argumenten zu kommen, früher habe ich echt immer alles gegeben. Ich weiß nicht. Also so, lässt mich so ein bisschen unbefriedigt zurück, muss man sagen. Weitere Spieler, die den Verein wohl verlassen wollen, sind unter anderem Przemyslaw Tyton. Das ist relativ eigentlich klar, dass er gehen muss man fast schon sagen. Ich glaube nicht, dass der VfB sich zwei Torhüter leisten kann, die ja einfach so ein Kaliber haben, wie jetzt ein Tyton und, oder so ein Kaliber sind, so ist es richtig, wie ein Tyton und ein Langerak, da muss einer definitiv gehen. Mit Langerak hat jetzt nochmal bekräftigt, dass er definitiv beim VfB bleiben möchte. Es ist auch relativ klar, dass der VfB Langerak unbedingt halten möchte, also macht es nur Sinn, dass Tyton den Verein verlassen muss oder will, wie auch immer das dann zu werten ist, aber er wird, denke ich mal, gehen. Und auch er hofft so ein bisschen darauf, dass bei der EM der ein oder andere Club auf ihn aufmerksam werden wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er spielen wird bei der EM, aber weiß ich nicht, vielleicht geht der ein oder andere Scout ja die Kader durch und denkt so, Mensch, das ist ein cooler Name, den verpflichte ich mal. Also da bin ich mal gespannt, was mit Tyton passieren wird. Toni Sunic wird aktuell mit Olympiakos Piräus so ein bisschen in Verbindung gebracht. Weiß zwar nicht, was er da machen soll. Also als Fußballspieler wird er sich da wahrscheinlich nicht unbedingt anbieten. Nein, das ist natürlich Quatsch, weiß ich selber. Aber ja, also auch bei wem war jetzt auch der gute Herr Sunic, will wohl den Verein verlassen und ich glaube auch, dass der Verein nicht so Bock drauf hat, Toni Sunic weiterhin durchzuschleppen. Auch hier, ich weiß nicht, was der im Monat so den VfB kostet oder im Jahr, aber die Ablösesumme lag bei 3 Millionen und wenn das ein Indikator ist für sein Jahresverdienst, dann ist es also auch nicht wenig und für die gezeigten Leistungen definitiv so viel. Deswegen habe ich kein Problem damit, wenn Sunic zum Beispiel zu Piräus wechseln würde. Insua wird wohl momentan auch ja so ein bisschen damit in Verbindung gebracht, dass er den Verein verlassen will. Ja, er hat ja nach dem Abstieg gesagt, er möchte definitiv bleiben und helfen, wieder aufzusteigen. Auch ja, auf Instagram hat er da irgendwie so ein Bild gepostet und mit einem flammenden Appell nochmal eigentlich bekräftigt, dass er beim VfB bleiben möchte. Jetzt hört man, dass er zum einen vielleicht dann doch gehen will, weil er ja gute Angebote hat von anderen Bundesligisten, natürlich von der Insel, aus England, auch aus Spanien soll es Interesse von Vereinen geben. Und ja, ich denke mal, vielleicht möchte der Spieler helfen, dass der VfB wieder aufsteigt, aber er hat ja auch noch einen Berater und der wird ihm dann vielleicht sagen, du, macht vielleicht gar nicht so viel Sinn, in der zweiten Liga zu spielen für dich, versuch doch lieber dein Können woanders unter Beweis zu stellen. Also auch Insua scheint nun doch abwanderungswillig zu sein. Ich hoffe, dass man den irgendwie halten kann, das wäre ein enorm wichtiger Spieler für die zweite Liga, auch wirklich ein Spieler, der enorme Qualität da nochmal in die Abwehr bringen würde. Und das kann dem VfB nicht schaden, einen qualitativen Abwehrspieler zu haben. Denn da muss man ganz ehrlich sagen, da sind ja die größten Löcher auch weiterhin nicht gestopft. Ich habe es vorhin gesagt, Sunic wird jetzt dann wahrscheinlich den Verein verlassen. Niedermeyer und Schwab werden den Verein verlassen. Die Verträge wurden nicht verlängert. Bleibt also Timo Baumgartel. Da hat man gehört, dass Leipzig Interesse haben soll. Der VfB hat jetzt gesagt, der ist uns alles scheißegal, der bleibt definitiv, das finde ich gut, das finde ich auch wichtig und er soll wohl auch der Abwehrchef werden unter Jos Luhukay. Das hört man immer wieder, dass Luhukay große Stücke auf den guten Herrn Baumgartel hält und dass er um ihn herum, wie gesagt, eine neue Abwehr installieren möchte. Und man braucht ja wohl dann noch einen zweiten Innenverteidiger. Da weiß man noch nicht so richtig, wer das werden könnte. Federico Barba ist plötzlich wieder ein Thema. Der war ja ausgeliehen. Vielleicht hat das der ein oder andere vergessen von Empoli. Hat aber nur zweimal spielen können, weil er immer mal wieder Verletzungen zu beklagen hatte. Und dann glaube ich auch einmal gelb-rot gespielt. Nee, da war er verletzt nach seinem Tor gegen Bremen, sowas. Federico Barba ist jetzt wieder Thema beim VfB. Man denkt darüber nach, ihn nochmal auszuleihen für ein Jahr. Eine Verpflichtung würde wohl so um die 3 Millionen Euro kosten. Und ich weiß nicht, ob das wirklich eine Option ist aktuell für den VfB, weil es ein Risikotransfer ist, aus meiner Sicht. Ja, man hat sich ja nicht ein ausreichendes Bild machen können von Federico Barba, weil er so viel verletzt war. Und dann jetzt 3 Millionen zu investieren in der zweiten Liga, das wäre schon eine Ansage, möchte ich fast sagen. Aber man braucht natürlich einen Innenverteidiger. Und vielleicht hält man doch große Stücke auf ihn, hat sich dann doch irgendwie ein gewisses Bild machen können bei den wenigen Trainingseinheiten und denkt dann darüber nach, ihn zu verpflichten. Ich glaube, wenn man ihn möchte, macht wohl erstmal so ein Leihgeschäft Sinn und einfach nochmal ein Jahr mit Barba und Baumgartel in der Innenverteidigung, vielleicht noch einen erfahrenen dritten Innenverteidiger dazu holen, der natürlich nicht auf einem hohen Niveau bislang von sich reden gemacht hat, aber einfach eine gewisse Erfahrung mitbringt. Das würde mit Sicherheit ein Modell sein, mit dem ich leben könnte. Es gibt auch andere Namen, die aktuell in Stuttgart kursieren. Zu denen kann ich aber überhaupt nichts sagen, weil ich die nicht kenne. Bruno Uvini zum Beispiel, wie gesagt, kenne ich überhaupt nicht. Kommt, wenn er kommen würde, vom SSC Neapel, war zuletzt an Twente Enschede ausgeliehen. Aber ich kann, wie gesagt, nichts zu diesem Spieler sagen. Ist ein Innenverteidiger, der aktuell hier in Stuttgart auch immer mal wieder genannt wird als möglicher Kandidat. Müssen wir mal abwarten. Überhaupt hört man in den letzten Tagen viele mögliche Kandidaten, die beim VfB auf dem Wunschzettel stehen würden. Und es kommt mir manchmal ein bisschen komisch vor, weil es sind immer wieder Kandidaten, die Jos Luhukay schon mal verpflichtet hat, manche sogar mehrfach. Und das kommt mir dann fast so vor, als ob sich irgendwelche Redakteure da versuchen, was zusammenzureimen. Ja, also zum einen hört man jetzt, dass Hosogai von Bursaspor ein möglicher Kandidat für den VfB sein könnte, sollte Seri Diyeh den Verein verlassen. Das muss man ja auch nochmal sagen. Es gab große Aufregung unter den VfB-Fans, weil Diyeh auf Instagram ein Bild gepostet hat mit seinem Trikot und also als Text stand noch mit dabei, see you soon, und er dankt allen Fans für den Support. Das kann man zum einen natürlich so deuten, dass er sich hier mit verabschiedet und den Verein verlässt. Zunächst hat er ja auch gesagt, er möchte bleiben, aber man hört so aus dem Umfeld, dass mit dem Abgang von Dutt, beziehungsweise mit der Entlassung von Dutt, Seri Diyeh überhaupt nicht einverstanden sei und er so seine Bezugsperson verloren hat. Und das könnte wohl zur Folge haben, dass er jetzt nicht mehr beim VfB bleiben möchte. Und Basel hört man immer wieder, sein Ex-Verein hätte Interesse, ihn zurückzuholen. Und sollte es dazu kommen, braucht man natürlich Ersatz. Und da wurde der Name Hosogai genannt und auch noch ein zweiter ehemaliger Schützling von Jos Luhukay, nämlich Johannes van de Berg, der bei Hertha BSC aktuell, nee, der ist gar nicht mehr unter Vertrag bei Hertha BSC, der Vertrag ist ausgelaufen, den könnte man also ablösefrei verpflichten. Hosogai liegt preislich so bei 1 Million ungefähr. Ja, ich weiß nicht. Ich hätte es gar nicht so schlecht gefunden, wenn man jetzt dem Ristel einfach das Vertrauen aussprechen würde. Denn das sind immer so die Momente, glaube ich, wo man so junge Spieler wirklich gut etablieren kann in so einer Mannschaft wie beim VfB. Denn was würde man mit so einem Ristel jetzt machen, wenn man davon ausgehen würde, dass er für die Zukunft ein wichtiger Mann sein kann? Aber aktuell, also jetzt in der Bundesliga nicht zum Einsatz käme. Man würde ihn wahrscheinlich an einen Zweitligisten ausleihen. Jetzt hat der VfB das Pech, dass sie selber ein Zweitligist sind. Und da würde es doch nur Sinn machen, so ein Ristel dann damit ja einzubinden und diesen Posten zu geben neben Gentner. Er hätte einen guten Mann neben sich, sehr erfahrener Spieler. Also ich hätte kein Problem damit, wenn man da auf Ristel setzt. Da braucht man für mich jetzt nicht unbedingt so einen Hosogai holen, der ist kein schlechter Spieler, aber ja, weiß ich auch nicht so richtig. Und der Van de Berg, ja, da kannst du auch eine Pfeife rauchen, den Vogel. Dann doch lieber auf die eigene Jugend so ein bisschen setzen. Also muss man mal abwarten. Für den Sturm möchte man ja auch noch was tun. Achso, und dann muss man noch so sagen, dass Marco Rojas ja auch zurückgekommen ist von Thun. Man möchte wohl mit ihm jetzt dann auch mal richtig arbeiten. Ja, Marco Rojas wird immer wieder verliehen vom VfB Stuttgart an andere Vereine. Es heißt aber, das ist ein Riesentalent und den muss man sich einfach weiter warm halten. Der kommt jetzt zurück und soll nicht weiter verliehen werden, soll auch nicht verkauft werden. Ist auch nochmal ein Kandidat, der im Mittelfeld mit Sicherheit auf sich aufmerksam machen kann. Also das würde ich jetzt nicht so schlecht finden, wenn man, wie gesagt, da Ristel zum einen, sollte die je gehen, das Vertrauen ausspricht. Wie gesagt, vorausgesetzt ist natürlich, dass er die Qualität hat, mal ein sehr guter zentraler Mittelfeldspieler zu werden. Aber dafür braucht man halt dann, denke ich mal, auch Scouts und eine Jugendabteilung, mit der man dann über sowas reden kann und einfach auch Videomaterial von seinen Spielen in der zweiten Mannschaft und in den Jugendmannschaften, Trainingseindrücke etc. pp., das die habe ich nicht, deswegen kann ich ja nur spekulieren und muss damit arbeiten, was man so hört. Und da hört man halt immer, Ristel ist ein sehr verheißungsvolles Talent. Und ja, aus meiner Sicht würde es Sinn machen, ihn dann da mit einzubinden als Stammspieler für die neue Saison. Ein weiterer Name, der auf dem Transfermarkt gerüchtet wird, also für uns Schwaben, ist Branimir Hagota. Ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus, der Typ von Gladbach. Ich weiß halt nur, dass der eine Zeit lang auch da als großes Talent gehandelt wurde, auch viele Spiele gemacht hat für Gladbach und vor allem im DFB-Pokal und Europapokal, würde ich schon wieder sagen, aber es ist ja die Euroleague mittlerweile, auf sich aufmerksam gemacht hat. Ja, also wenn der Bock hat auf die zweite Liga, den würde ich nehmen, sage ich ganz ehrlich. Also das ist, glaube ich, ein guter Mann und im Sturm müssen wir uns definitiv auch was einfallen lassen. Ginczek ist mir zu verletzungsanfällig und auf ihn allein können wir uns nicht verlassen. Der wird, denke ich mal, auch noch nicht hundertprozentig fit zum Saisonstart sein. Und da brauche ich einfach jetzt mal im Sturm qualitativ ein bisschen, ja, was Besseres. Also der Gravitz da, das war ja fürchterlich. Tashi, da weiß ich nicht so richtig, was ich dem zutraue. Eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so viel. Und vielleicht wäre der Agota ein Spieler, der sich in der zweiten Liga nochmal beweisen kann und dann wieder angreifen kann mit dem VfB in der ersten Liga. Es ist definitiv kein schlechter. Also sollte es da die Möglichkeit geben, den zu verpflichten. Er wäre ablösefrei, könnte ich mir das vorstellen. Auch hier weiß ich nicht, was da so hinter den Kulissen los war in Gladbach, warum er dann den Anschluss verloren hat und so ein bisschen dann ja seinen Karriereknick bekommen hat. Aber von dem, was ich bislang von ihm gesehen habe, ist das mit Sicherheit kein ganz, ganz schlechter Transfer. So, ich glaube, das war so das Wichtigste, was in den letzten Tagen passiert ist rund um den VfB. Es gab noch ein Interview mit Antonio Rüdiger, das kann man vielleicht noch mal kurz sagen. Die Stuttgarter Nachrichten haben mit ihm natürlich darüber gesprochen, dass der VfB abgestiegen ist und er meinte einfach nur, dass das nicht weiter verwunderlich ist, wenn du Jahr für Jahr unten mitspielst und um den Abstieg mitspielst, ja, da musst du dich nicht wundern, wenn du mal irgendwann absteigst. Ja, also das ist natürlich jetzt eine Binsenweisheit. Hätten wir auch selber gewusst. Danke, Antonio, für diesen Wortbeitrag. Die Dauerkartenpreise, das könnte ich vielleicht noch sagen. Die Dauerkartenpreise für die Zweitligasaison wurden bekannt gegeben. Da hat man sich so ein bisschen an andere Traditionsclubs in der zweiten Liga orientiert. Nürnberg und 1860 München sind da mit Sicherheit zu nennen. Für die Haupttribüne zahlt man in Zukunft 610 Euro für eine Dauerkarte. Da fällt der Preis von 745 Euro auf 610 Euro. Das größte Schnäppchen, sage ich jetzt mal, kann man für die Gegentribüne machen. Bislang hat man da 556 Euro bezahlt für eine Dauerkarte. Die wird in Zukunft nur noch 385 Euro kosten. Also das ist eine Überlegung wert. Stehplatz-Dauerkarten fallen von 181,50 Euro auf 153 Euro. Auch das kann man sich überlegen. 150 Euro für eine Dauerkarte ist schon nicht so schlecht, würde ich mal sagen. Und dann steht man da schön in der Cannstatter Kurve und kann den VfB beim Unternehmen Wiederaufstieg unterstützen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Der Stuttgart das Stadion gut besetzen kann, weil so ein großes Stadion mit nur 30.000 Fans, das kann sehr, sehr traurig aussehen. Und ich hoffe, dass viele, die sich in den letzten Jahren darüber beschwert haben, dass die Ticketpreise so hoch sind, jetzt die Gunst der Stunde nutzen und einfach ja die gefallenen Ticketpreise dazu ausnutzen, selber mal wieder ins Stadion zu gehen, damit das Stadion halbwegs voll wird. Ist mir schon klar, dass es gegen diverse Zweitligisten nicht voll werden kann, weil einfach die Attraktivität der Gegner fehlt. Aber ja, für die wichtigen Spiele würde ich mich schon freuen, wenn in Stuttgart volles Haus angesagt ist. Für alle bereits, für alle Dauerkartenbesitzer, die bereits eine Dauerkarte für diese letzte Saison hatten, gilt, dass sie ab heute die Dauerkarte verlängern können. Mitglieder kriegen auch nochmal einen kleinen Rabatt. Das könnt ihr alles auf der VfB-Seite nachlesen. Und für diejenigen, die sich jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal entscheiden, eine Dauerkarte zu kaufen oder nach längerer Pause mal wieder eine möchten, geht es ab 22.06. los. Also ab 22.06. für alle dann frei erhältlich auf vfb.de oder halt im Shop dann vor Ort. Wisst ihr selber, brauche ich euch nicht erklären. Und der VfB ist dann natürlich auf die Einnahmen in Sachen ja, Dauerkarten so ein bisschen auch angewiesen. Die werden, denke ich mal, zurückgehen. Ähnlich wie ja auch die TV-Einnahmen stark sinken werden. Bislang hat der VfB da immer so 27 Millionen bekommen in der ersten Liga TV-Gelder. Das wird auf 11 Millionen fallen. Also das ist natürlich auch nochmal ein Punkt, den man ansprechen muss, dass der VfB jetzt mit so 16 Millionen Euro weniger im Jahr auskommen muss. Dazu die fallenden Einnahmen für Ticketpreise. Man muss sich jetzt nicht gleich direkt Sorgen machen um den VfB. Man hört ja immer wieder, die Sponsoren bleiben an Bord. Die zahlen zwar ein bisschen weniger, aber sind weiterhin dabei. Die Stadt hat gesagt, passt mal auf, 3 Jahre zweite Liga können wir überbrücken. Sprich, da könnt ihr uns ein bisschen weniger Geld geben. Also auch da wird so ein bisschen Druck vom Kessel genommen. Normalerweise kann man sich jetzt wirklich in aller Ruhe auf den Wiederaufstieg konzentrieren. Aber genau das macht mich so ein Ticken nervös, wie gesagt. Also das kann natürlich auch schnell nach hinten losgehen, wenn man so mit der Mentalität in die Sache reingeht. Man ist fast schon unstoppable und der Wiederaufstieg ist eigentlich schon besiegelt. Es geht jetzt darum, noch das Beste draus zu machen und vielleicht schon mal Talente zu scouten, die man dann in der ersten Liga direkt an der Hand hat. Es könnte nach hinten losgehen. Ich glaube, dass es in der zweiten Liga wirklich darauf ankommt, diesen Kampf anzunehmen. Diese zweite Liga ist eine sehr, sehr kampfbetonte Liga und ich erinnere da an das ein oder andere DFB-Pokalspiel gegen Zweitligisten. Da hat sich der VfB immer mit diesem Kampf schwer getan. Ich weiß, Pokal hat seine eigenen Gesetze, alles klar, aber nur mit technisch gutem Fußball, der ja auch, sag ich mal, jetzt nicht unbedingt gerade das Aushängeschild der letzten Wochen war, wird man in der zweiten Liga nicht der dominante Player sein, der man gern sein wollen würde. Also der VfB braucht auch schon einen gewissen Kampfgeist. Und ich hoffe, dass man da auch noch Spieler verpflichtet, die ähnlich wie zum Beispiel in Großkreuz eher über Kampf kommen und weniger über ja technisch hochwertigen Fußball. Denn die braucht die Charaktere. Ansonsten kann das so eine Nummer werden wie noch bei Kaiserslautern. Ja? Also auch Kaiserslautern ging davon aus, dass sie relativ schnell wieder aufsteigen. Und dann war Pustekuchen. So, eigentlich habe ich jetzt alles gesagt. Eins noch, Mensch, sehe ich hier gerade. Jürgen Kramny ist ja eigentlich nicht mehr Trainer der ersten Mannschaft, ist wieder Trainer der zweiten Mannschaft, könnte aber dennoch Bundesliga-Trainer werden. Ja, wie geht das? Darmstadt 98 soll angeblich Interesse haben an Jürgen Kramny. Ich weiß nicht, was daran jetzt ernst zu nehmen ist oder nicht. Es heißt wohl, wenn Dirk Schuster nach Augsburg gehen würde, dann wäre Kramny einer der Wunschkandidaten für die Darmstädter. Und man kann mit viel Wohlwollen sagen, dass charakterlich Kramny und Schuster sich nicht allzu fern sind. Beides eher so Kumpeltypen, ruhige Typen, ja, einfach Sympathen, sage ich jetzt mal so. Aber eigentlich hat sich Kramny nicht unbedingt für einen Bundesliga-Trainerposten empfohlen, ja, soweit ich das beurteilen kann. Müssen wir mal gucken, wie das weitergeht. Werde ich dann definitiv auch noch drüber berichten. So, das war's eigentlich. Guck ihr noch mal, ob ich irgendwas vergessen habe, aber ich glaube nicht. Und wenn, dann war es nicht wichtig. Ich hoffe, dass in den nächsten Wochen und oder nee, Quatsch, in den nächsten Tagen, nicht Wochen, in den nächsten Tagen endlich Klarheit herrscht, wer in Zukunft den VfB führen wird als Sportdirektor. Ich hoffe, dass endlich mal Transfers vermeldet werden, Abgänge, Zugänge. Also da muss jetzt mal was passieren, denn ich habe es, glaube ich, schon gesagt, die Saison beginnt schon am 5. August. Das ist nicht mehr viel Zeit. Ab Mitte Juni geht dann schon die Vorbereitung los, also alles in naher Zukunft, und dafür passiert dann doch relativ wenig. Bis jetzt labern alle ähnlich wie ich, aber ich bin jetzt fertig. Ja, das war's. Tschüss.